Ob das jemand sehen will, Olli, ich will ja jetzt nicht zu nahe treten, aber. Was? Also, besser als die Borgia könnte es werden. Hallo und herzlich willkommen zum 8. News-Podcast im Jahr 2019. Diesen Monat eine Woche später, als ihr es sonst von uns gewohnt seid. Denn die Animagic ist uns dazwischen gesprungen. Darüber sprechen wir gleich noch. Mit dabei ist auch heute Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Ich begrüße Johannes. Hallo Johannes. Schönen guten Tag. Und um ihn nicht zu vergessen, hallo Olli. Ja, hallo. Auch ich habe den Weg von Animagic heimgefunden. Och, sehr schön, sonst hätten wir heute gar nicht aufnehmen können ohne dich. Ja, zunächst der Hinweis, wir haben einen neuen Themenpodcast herausgebracht, Dead or Alive. Falls euch der Sonderband interessiert, ihr ihn habt oder hören wollt, wie er uns so gefallen hat, welche Alternativfälle man hätte reinbringen können und so weiter. Ihr kennt das ganze Prozedere von den Sonderbandcasts. Hört ihn euch an, Conancast Nummer 1, 2, 3, 123. Ja, hört dort gern mal rein. Dann kommen wir auch schon zur Animagic. Wir waren in Mannheim am vergangenen Wochenende, wo ja wieder die Animagic stattgefunden hat, im Rosengarten, 3 Tage lang. War wieder ein sensationelles Programm, waren auch viele, viele Leute vor Ort. Conan-Cosplayer konnten wir auch 2, 3 erspähen. Leider keine Fotogelegenheit, weil es die ungünstigsten Momente waren, die nicht ungünstiger hätten sein können. Dafür aber auch viel Conan-Merchandise auf der Animagic und ja, die Panels und alles weitere drumherum. Die Filme haben uns auch sehr gut gefallen, auch wenn dieses Jahr leider kein Conan-Film lief, aber dafür gab es viele andere tolle Programmpunkte, nicht wahr, Olli und Lasse? Ja, die Animagic ist immer ein, zwei, ganz viele Highlights wert. Wie würde der Moderator Jutta sagen, wahnsinnig wichtig, absolut empfehlenswert, schaut vorbei, immer wieder, also ich persönlich finde ja auf Conventions immer einen Programmpunkt und die Animagic hat ja wirklich echt viel zu bieten mit zig Kinos, Panels, Workshops und so weiter. Auch Cosplayer waren, wie schon gesagt, sehr gerne gesehen und ja, kann man eigentlich nur empfehlen, wenn man da mal Zeit findet oder auch das Finanzielle, dann schaut doch gerne selber mal auf der Animagic vorbei. Und ja, wie gesagt, wir hatten die letzten Jahre immer einen Conan-Film dabei, dies Jahr leider nicht. Vielleicht dann wieder im nächsten Jahr, vielleicht ja auch mit dem einen oder anderen Überraschungsfilm. Wir hören ja in diesem Podcast noch, was uns so im Bereich Conan erwarten könnte. Ja, wir hatten auf der Animagic, gab es den Programmpunkt eines Überraschungsfilms am Freitagabend, meine ich, wo wir uns natürlich ganz wagemutig reingesetzt haben. Es bestand auch die leise Hoffnung darauf, den Conan Le Pin-Film schon vorab sehen zu können, aber ja, dem war leider nicht so. Stattdessen durften wir uns mit Dragon Ball Super Broly beschäftigen. Kann man natürlich auch tun, der Conan Le Pin-Film wäre wahrscheinlich in jeder Hinsicht der bessere Film gewesen. Ja, ansonsten, was noch erwähnenswert ist, vielleicht, wir waren im Kase-Panel, wo auch die Neuheiten in Bezug auf Manga, was uns ja nicht so interessiert, aber auch insbesondere Kase-Anime vorgestellt wurden. Da gab es auch nichts zu Conan, außer den Conan Le Pin-Crossover-Film, der für die Kase-Anime-Nights angekündigt wurde. Ja, auch ganz nett. Ja, also hat mir auch wieder super viel Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen, falls ihr nächstes Jahr im August und Ende Juli noch nichts vorhabt. Merkt euch das vor, 31. Juli bis 2. August ist der Termin 2020. Ja, genau. Und falls ihr nochmal Interesse habt, uns auch kennenzulernen, das bieten wir immer gerne wieder an, dann empfehle ich euch die Konnichi. Da ist meines Wissens nach Olli vor Ort, nicht wahr, Olli? Ja, auf jeden Fall. Enttäuscht mich nicht. Ich bin auf der Konnichi. Alle 3 Tage werde ich dort anwesend sein und rumlaufen und mal schauen, was einen da so erwartet, programmpunktemäßig. Also, ich habe ja das starke Gerücht gehört, was wohl auch bestätigt ist von der Konichi, dass Film 22 gezeigt wird am Freitag. Ah, umso besser. Lohnt sich also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, umso mehr einen Abstecher zu machen. Und auch sonst natürlich, wenn ihr den schon gesehen habt, nochmal anschauen am Konichi-Freitag. Ja. Ich bin vielleicht auch vor Ort, also könnte sich lohnen, ja. doppelter Grund für euch Zuhörer hinzufahren. Ihr könnt Olli treffen und Johannes ist auch mit dabei. Perfekt. Dann machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland Bereich. Wir hatten ja gerade eben schon über den Lupin the Third Crossover-Film gesprochen. Da ist jetzt ein deutscher Trailer veröffentlicht worden und die näheren Details dazu weiß Lasse, glaube ich, oder? Ja, genau. Naja, groß viel dazu gibt es nicht zu sagen. Die wichtigste Sache ist wohl, dass die meisten Lupin-Sprecher wieder mit dabei sind. Hat man sowohl im Trailer gehört, beziehungsweise natürlich nicht Lupin, sondern Lupin, wie wir ja durch den Trailer jetzt gelernt haben. Ja, insgesamt, das ist eine Umsetzung eben des japanischen Original-Trailers. Wir sehen ziemlich viel in Action, die typischen Lupin-Charaktere, Jigen, Goemon, Sinigata, Lupin, Conan, Ran, Sonoko, die Detective Boys, alle sind mit dabei. Und was man auch schon ganz nett sehen kann, ein kleiner Eindruck ist von den unterschiedlichen Artstyles zwischen eben Lupin und Conan. Die beiden Artstyles verschmelzen ja in diesem Film nicht wirklich, sondern die entsprechenden Charaktere sind halt 50-50 designed. Und davon kann man einen kleinen Eindruck gewinnen. Und ansonsten, ja, ein spritziger Kinotrailer damals, natürlich schon ein bisschen älter, aber naja. Und von der Synchro her besser als der Film 22 Trailer, immerhin. Und wenn der Trailer eine gute Synchro hat, dann ist vielleicht der Film sogar noch besser. Im Gegensatz zu einem schlechten Trailer, der einen guten Film hat. Wie bei Film 22. Ja, ist mir auch direkt aufgefallen, dass hier die Synchronisation von dem Trailer doch deutlich besser geklungen hat. Wer weiß, woran es lag, vielleicht andere Abmischung, keine Ahnung, aber war auf jeden Fall ja ganz, ganz gemütlich und es hat sich gelohnt, den Trailer bis zum Ende anzugucken, wenn man iFan ist. Ja, kann man gerne mal reinschauen. Und wenn man mal einen Eindruck gewinnen möchte, weil Lupin ja kein großes Franchise hier in Deutschland ist, wäre es das überhaupt zumindest für den ersten Eindruck nicht schlecht. Ach ja, und Ayumi hat wieder ihre alte Stimme, hat man im Trailer gehört. Also ihre alte Stimme, was damit gemeint ist, natürlich ihre Vorstaffel 5 Stimme, die ja... Du meinst Julia Meinen. Ja, die unter Fans ja nicht sonderlich beliebt war, ihre Staffel 5 Stimme. Deswegen haben sich da manche Leute gefreut, dass jetzt wieder hier die alte Sprecherin zu hören sei. Genau, also die Sprecherin, die auch schon in der Filmreihe mit dabei war, die... Ja, mit die Ayumi-Stimme geprägt hat. Ja, die Staffel 5-Stimme, wie du so schon sagtest, war ja durchaus umstritten. Also von daher... Und es war ja auch irgendwie zumindest ein bisschen abzusehen, weil es war ja, soweit ich weiß, aufgrund einer Schwangerschaft. Ich meine auch, ja. Mit Mutterschaftsurlaub, also war ja... Oder hätte man zumindest vermuten können, dass sie wieder zurückkehrt danach. Hoffe ich natürlich auch, wobei ich auch schon die Erfahrung gemacht habe, jetzt... von anderen Trailern her, was mich dann im Nachhinein überrascht hatte, kleine Zeitgeschichte hier, dass ich im Trailer dann entsprechend eine Sprecherin gehört habe und dann im eigentlichen Film war es dann aber plötzlich eine andere Sprecherin. Also das gibt's ah, okay. Durchaus auch, dass dann für den Trailer andere Sprecher engagiert werden, als die dann für den Film oder so. Also wir hoffen mal nicht, dass es hier so ist, aber das gibt's auf jeden Fall. Ja, das ist, wenn der Trailer vorab ausgeliefert wird und das Filmmaterial noch nicht vorliegt und dann man einen Sprechercast darauf besetzt und dann sich entscheidet, 5 Filme vielleicht nochmal umzubesetzen. Aber halte ich ja doch eher unwahrscheinlich für Detective Conan, wenn sie schon in der Serie den Charakter synchronisiert hatte, dann sehe ich da kein großes Problem oder keinen Grund, warum man sie jetzt nochmal dann davon ab umbesetzen sollte. Ja, sei denn, es käme jetzt natürlich große Fankritik, die alle sagen, nee, wir wollen die Stimme aus Staffel 5 zurück. Dann wäre es natürlich was anderes vielleicht, aber so, ich hatte irgendwie nur positives Feedback gelesen oder halt gar kein Feedback. Von daher, gar kein Feedback ist positives Feedback. In der Synchronbranche auf jeden Fall. Ja, ja. Gerade bei Anime-Fans auf jeden Fall. Ja, genau, von daher. Mal abwarten, wie der Film dann so wird. Ich bin guter Dinge, dass das funktioniert und ich meine auch, dass beim Kase-Panel auf der Animagic gesagt wurde, wenn das gut funktioniert, könnte man auch weitere Sachen von Lupin nach Deutschland bringen, wenn ich mich da nicht verhört habe oder das geträumt habe. Ja, von daher mal abwarten. Ist ja jetzt nicht unser Hauptfranchise, aber ist ja auch durch den Film und das Special, das es noch nicht gibt, mit Conan verbunden. Ja, es wäre natürlich schön, wenn zumindest das Special auch noch nach Deutschland kommt. Irgendwann. Definitiv, ja. Und dafür ist es wahrscheinlich auch wichtig, wie der Film läuft. Ja. Also schön fleißig ins Kino gehen. 27. August geht's los. Wieder ein Dienstag, wo immer die quasi Anime Nights sind. Ja, es ist ein Dienstag. Ihr könnt ja vielleicht keine Zeit haben. Geht trotzdem ins Kino. Oder kauft euch zumindest die Tickets. Wie geil ist das denn? Ich komme mit Ticket, gehe aber nicht hin. Ja, oder ihr könnt natürlich auch, wenn er dann später erscheint, auf DVD und Blu-ray kaufen. 7. November ist da der Termin, den ihr euch merken solltet, dann könnt ihr den auch zu Hause gerne und mehrfach anschauen. Eventuell wird er auch bei Anime On Demand veröffentlicht, aber dazu weiß man noch nichts. Das bleibt abzuwarten. Übrigens, Kase hat inzwischen auch eine, auf der eigenen Webseite eine übersichtliche Kinoliste, falls ihr euch immer noch nicht sicher seid. Ursprünglich haben sie ja nur verlinkt. Inzwischen haben sie auch auf ihrer eigenen Website eine Übersicht, für die man nur auf kase-online.de/kino/kinoliste-kase-anime-nights und dann findet man dort eine Übersicht aller Kinos mit Stadt und genauer Anschrift. Falls man sich nicht durch die einzelnen Kinoseiten durchklicken will, ist das der Place to be. Ich sollte diesen Link in meine Aufzählung am Ende des Podcasts aufnehmen. Da hat das Ja, findet bitte. jetzt guten Platz. Aber es ist tatsächlich sehr schön, dass es auch da die Liste gibt. Aber es sind ja eigentlich immer die gleichen, oder irre ich mich da? Wird da gewechselt zwischen den Kinos, dass einige rausfliegen, andere kommen hinzu? Es werden zumindest immer mehr. Das wurde ja auch auf dem KC-Panel Umso gesagt. besser, ja. Ja, deswegen, falls ihr letztes Jahr zum Beispiel Pech hattet, weil in eurer Stadt nichts war, es könnte sein, dass jetzt bei euch oder bei euch in der Nähe ein neues Kino teilnimmt. Deswegen ein Blick auf die Liste zu werfen lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und wenn euer Kino nicht dabei ist, einfach mal eine E-Mail an Kase raushauen. Die freuen sich garantiert über den Spam. Und vielleicht wird dann ja euer Kino demnächst aufgenommen. Das kann ja durchaus sein. Oder mal beim Kino nachfragen, ob sie nicht daran teilnehmen wollen. Aber sind ja in der Regel auch nur die großen Ketten, wenn ich mich da nicht täusche. Zumindest bisher. Gut, dann haben wir noch eine Meldung zur regulären Anime-Serie. Da ist jetzt die DVD-Box 9 erschienen. Natürlich auch wieder bei Kase. Die ist seit dem 26. Juli erhältlich. Und die Details dazu hat Olli, nicht wahr? Ja, wir haben eine neue DVD-Box, die ja, Episoden gehen weiter, der heimische Fernseher kann gefüllt werden und ja, es sind wieder einige sehr interessante Episoden ja mit dabei. Unter anderem haben wir den Fall mit der Busentführung, Bombenstimmung, aber auch Joe. Ja gut, in der Bombenstimmung ist Jodie Starling auch mit dabei, die vorher dann bei dem Fall mit der Kampfspielfalle dabei ist. Heiji Hattori sehen wir in den verschiedensten Episoden. Und auch ein kleines Highlight war damals der junge Meisterdieb. Das war ja ein Vierteiler, wenn ich mich nicht irre sogar. Ja, nein, Ja, ich glaube ja. schon. Ja, Sonst würden wir uns zusammen, ja. haben wir dann noch, ja, unseren kleines Kaito Kid, ja, Ensemble sozusagen mit der Versammlung der Detektive da in der Villa Abendrot. Und ja, da ist dann auf jeden Fall für jeden, denke ich mal, was mit dabei. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass die Box rauskam, dass wir da ja einige sehr interessante, ja, ich sag mal, Filler-Fälle und normale Fälle mit dabei haben. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr die Episode, da sind wir noch nicht, wenn ihr die DVD-Box euch auch gerne zulegt. Da haben wir ja auch unseren Partner-Shop-Link von Amazon. Könnt ihr euch da gerne dann bestellen, dann kriegen wir auch ein ganz kleines bisschen davon ab. Und ja, ansonsten, ja, gibt es eigentlich nichts weiter groß dazu zu sagen. Extras sind wie bekannt mit dabei, das Booklet ist wieder mit dabei und ja. Auch dabei ist übrigens der berühmt-berüchtigte Filler Kein Fall für Conan? Fragezeichen, den ja sehr viele Leute sehr toll finden, den ich persönlich aber schon immer gehasst habe. Das, möchte ich an dieser Stelle nur noch dazu erwähnen, falls ihr diesen Fall mögt, dann schön für euch, der ist hier drauf, also zuschlagen. Wenn ihr nicht mögt, dann sind noch ganz viele andere tolle Folgen auf dieser Box. Ja, unter anderem auch die Episode Mord im Weinkeller, die ja berüchtigterweise oder bekannterweise den Auftakt zur vierten Staffel darstellt. Und wir haben hier auf dieser DVD-Box den gesamten Abschluss der dritten Staffel plus noch die erste Folge von Staffel 4. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, warum man die eine Folge noch mit draufgepackt hat. Wahrscheinlich dann immer wieder auf die... Ja, sehr froh, dass überhaupt noch Folgen draufgepackt werden, wenn ich sage, naja, wir bringen nur noch 12 Episoden pro DVD raus. Also, oder Kasi entscheidet sich. So, wir haben ja jetzt noch eine Folge von Staffel 3, deswegen ist DVD-Box 10, jetzt nur diese eine Folge und dann ist Staffel 3 durch. Ah, Staffel 4 Folgen können wir dann nicht mehr. Ich bin hier unbeliebt, glaube ich. Also es sind wieder 24 Episoden, das ist weiterhin der historische Tiefstand, schon wie bei den vorigen Boxen auch. Man muss sich nochmal vor Augen führen, in den ersten Boxen, in den ersten dreien, hatten wir 34 Episoden, jetzt nur noch 24 pro Box. Und der Preis ist, ja, wir haben uns schon oft darüber unterhalten, immer noch gleich geblieben. Von daher, ja, hier hat man den Abschluss der dritten Staffel und den ganz kurzen Anfang der vierten Staffel, auch wenn es eine Filler-Episode ist. Ja, genau. Box 10 und 11 sind auch schon angekündigt. Box 10 für Oktober und Box 11 für Dezember. Genau, da werden die erscheinen. Also geht munter weiter. Dann halt weiter mit Staffel 4. Die wird wahrscheinlich dann in Box 12 abgeschlossen, gehe ich mal von aus. Und dann mal gucken, ob es mit Box 13, das wird ja die große, spannende Frage dann, weiter geht auch schon mit Staffel 5. Ich gehe davon aus. Ja, würde ich mich, wie gesagt, auch freuen, weil man allein, um die Reihen dann auch zu komplementieren in der heimischen Sammlung und ja, weil wir dann halt Conan uns nach und nach auf DVD dann eben auch zulegen können. Das hat ja damals bei der Urveröffentlichung, sage ich mal, nicht geklappt. Jetzt geht's ja weiter und ja, auch ich bin ja inzwischen eingestiegen ins DVD-Sammelgeschäft der Episoden und würde mich jetzt natürlich umso mehr freuen, wenn es weitergeht, weil es gibt doch nichts Ärgerlicheres als angefangene Sammlungen im Regal, die dann leider nicht fortgeführt werden. Ja, gut. Manga in Deutschland haben wir diesmal keine Meldung. Band 96 erscheint am 5. September, könnt ihr euch vielleicht schon mal vormerken. Ansonsten ist aber im letzten Monat nichts passiert, bis auf ein neues Weekly, das erschienen ist, beziehungsweise eigentlich erscheint es erst morgen als Weekly. Letzten Mittwoch ist es schon in der Shonen Sunday erschienen, Kapitel 1039, Weekly 1039 oder Weekly Nummer 31, je nachdem, wie das dann nummeriert wird. Das können wir hier in der Vergangenheit noch nicht wissen. Heißt aber Momijis Herausforderung, zumindest übersetzt, und worum es geht, das weiß Lasse. Genau, Momiji Oka kehrt zurück nach ihrem Auftritt in dem Kyoto-Fall in Band 94-95. Sie ist zurück und sie hat, wie gesagt, eine Herausforderung, die sie unter anderem auch mit Ran teilt. Denn sie bittet Ran, Shinichi Kudo zu kontaktieren, zu dem sie selbst keinen Kontakt herstellen kann. Denn sie hat einen vierteiligen Code, den sie gern gelöst haben will. Es geht nämlich darum, eine Haushälterin einer reichen Person ist verstorben und die liebte Mysterien. Deswegen hat sie ihren vier Söhnen vier Codepapiere zukommen lassen mit verschiedenen Zeichen und Symbolen, die eben auf den Fundort eines Schatzes hinweisen sollen. Und sie wollte eben, dass die vier Söhne das gemeinsam lösen nach ihrem Tod. Nun ist sie tot, doch von dem ältesten Sohn hat man, nachdem er das Codepapier erhalten hat, nichts mehr gehört, weswegen die anderen drei Söhne vermuten, dass der doch vielleicht das Rätsel gelöst hat und irgendwie in Schwierigkeiten geraten ist. Deswegen haben sie die Oka-Familie, zu denen sie eine nicht näher genannte Verbindung haben, gefragt, ob sie nicht irgendwie den Code lösen können. Und Momiji wollte eben, dass Shinichi das tut. Ran liest das erstmal alles durch und dann bemerkt sie, dass Momiji in ihrem Brief eben auch schreibt, hey, ich bin übrigens in 3 Stunden in Tokio, triff mich doch dann. Weswegen Ran schnell Shinichi anrufen will und dann denkt sie, ah, naja, hier, Kyoto, Wangenkuss, jetzt so direkt mit ihm reden, ich schreibe ihm lieber eine Mail. Die Con dann auch bekommt, der ist gerade beim Professor zu Hause, wo die Detective Boys fleißig am Videospiel spielen sind, doch Haibara sagt Con, braucht nicht mitspielen, als ihn dazu auffordern, denn er hat ja gerade ein Codebreaking-Spiel zu spielen. Doch so richtig weitergekommen ist Con noch nicht. Unterdessen stellt sich raus, dass Genta eine kleine Schalentierallergie haben könnte, denn es juckt ihn immer, wenn er Cracker mit Schrimpgeschmack isst, und auch in der Vergangenheit, wenn er Muscheln und so anfasst, hat es ihn immer gejuckt. Deswegen sagt Halberer, ja, isst davon erstmal nichts mehr, und Ayumi nimmt ihm das auch gleich, den Cracker, aus der Hand. Und dann fragt Halberer, wie viel hast du eigentlich schon gegessen? Und dann sagt Genta, ich habe zuerst 3 Cracker gegessen, dann habe ich nochmal 2 Cracker gegessen und jetzt gerade hat mir Ayumi einen weggenommen, also habe ich 4 Cracker gegessen. Wolf von Heimbacher sagt, oh Mann, bei dir stimmt noch nicht nur die Nahrungsmittelverträglichkeit nicht, sondern scheinbar auch Addition und Subtraktion sind nicht ganz in Ordnung, was Conan kurz stutzig macht. Später, also die Wörter Addition und Subtraktion, zwinker, zwinker, hint, hint, könnte vielleicht nochmal wichtig werden. Später am Tag ist Conan dann wieder zu Hause und sagt, hey, übrigens, Ran, Shinichi hat mich angerufen, er kann nicht, aber ich soll mitkommen. Was Ran erstmal nervt, weil sie denkt, warum hat Shinichi nicht angerufen, und dann denkt sie aber doch mit geröteten Wangen, naja, vielleicht war er auch, genau wie ich, zu schüchtern, um direkt anzurufen, naja, ist schon okay. Und sie begibt sich mit Conan zum Treffpunkt, einem Gebäude in Haido, wo sie von einem Mitarbeiter gleich aufs Dach geleitet werden, und dort treffen sie auf Heiji und Kazuha. Kazuha erkennt sofort, aha, Momiji hat euch hergebeten? Ja. Sie wollte, dass Shinichi den Code löst? Ja. Und Kazuha denkt sich, verdammte Momiji, das war ja klar. Danach erklärt Kazuha die Situation. Vor 3 Stunden hat Momiji auch Heiji und Kazuha aufgesucht und Heiji die 4 Codes angetragen, hey, kannst du es lösen? Und Heiji hat dann gesagt, ja, könnte ich, naja, aber der älteste Sohn hat wahrscheinlich den Schatz eh schon gefunden, deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, das zu machen, das ist Zeitverschwendung. Woraufhin Momiji ihn dann kötet und sagt, ach, du kannst also nicht lösen. Natürlich sagt Heiji dann von der Ehre gepackt, hey, das habe ich nicht gesagt, ich löse das schneller als jeder andere. Woraufhin Momiji eben ihre Falle zuschnappen lässt und sagt, ah ja, okay, wenn es aber jemand anderes schneller löst als du, erfüllst du mir dann meinen Wunsch. Was ja eben die Ehe mit Heiji ist, was Heiji aber nicht unbedingt weiß. Und Heiji sagt, ja klar, was Kazuha nicht so lustig findet. Und Momiji wiederholt das eben nochmal, ist das wirklich wahr? Und Heiji sagt dann, ja, na klar ist das wahr, wenn das wirklich passiert, dass jemand anders so schneller löst, dann tue ich alles, was du willst. Und daraufhin zückt Iori, Momijis Butler, ein Aufnahmegerät aus der Tasche, denn er hat als Audiobeweis Heijis Worte gerade aufgenommen. Weswegen Momiji sagt, okay, treff mich in 3 Stunden in Tokio, hier sind Flugtickets, bis dann, tschö. Kazuha will noch hinterher, doch Iori hält sie davon ab und sagt, ja, ihr müsst ja nicht kommen, aber wenn nicht, dann gewinnt halt Momiji, ne? Was Kazuha natürlich so nicht stehen lassen kann, deswegen sind die beiden sofort zum Flughafen und nach Tokio, weswegen sie jetzt da sind. Heiji denkt übrigens, dass Momiji nur mal mit ihm Karuta mal wieder spielen will, also dieses Kartenspiel. Während Rani jedoch erkennt, ja, Momiji wollte doch romantisch was von Heiji, ne? Ganz genau. Und deswegen bittet Kazuha Ran darum, dass Shinichi doch dieses Mal vielleicht Heiji gewinnen lassen sollte. Doch dann plötzlich ertönt Momijis Stimme und sagt, hey Kazuha, das ist aber gegen die Regeln. Und stellt sich raus, Iori, als er Kazuha aufgehalten hat, Momiji zu folgen, hat ein Mikrofon und einen Lautsprecher an ihrer Schuluniform befestigt, heimlich, über den Momiji bisher gelauscht hat. Jetzt sagt eben Kazuha, hey, komm raus, was Momiji auch macht, doch sie kommen nicht durch die Tür, sondern per Hubschrauber landet sie auf dem Dach des Gebäudes, wo sich die Gruppe befindet, und gibt noch ein zusätzliches Detail zu den Codes bekannt, wohin wir auch schon wieder am Ende des Kapitels sind. Eines längeren Falls, der 5 Kapitel insgesamt betragen wird, das heißt nach jetzt 1039 noch 4 weitere Kapitel. Und ja, wer wird gewinnen? Shinichi oder Heiji? Und heiratet Heiji am Ende Momiji? Ja, die Auflösung wird noch ein bisschen dauern. Nächste Woche kommt kein Kapitel raus in Japan, denn es ist das Obon-Fest in Japan, weswegen keine Weekly Show on Sunday erscheint. Und auch kein Weekly bei uns, also das geht damit einher. Außer jetzt immer verzögert das Weekly um eine Woche, aber ja, das Klopf auf Holz. Wissen wir ja auch noch nicht. Ja. Nee, hoffentlich passiert das nicht. Ja. Tut's nicht. Nein. Ja, ein lustiger Einstieg in einen Fall. Ich finde dieses ganze Setup mit hier irgendwie heimlich was aufgenommen und so und da Versprechen. Ich finde, das ist so ein eher lockeres Szenario, was ich von der Comedy her schon ganz nett finde. Die Codes natürlich, ja, wahrscheinlich für uns mal wieder eher nicht so sehr lösbar. Aber naja, und ein Wettstreit zwischen Shinichi und Heiji und Momiji und Yuri tauchen mal wieder auf. Das heißt, ein 5-Kapitel-Fall, das kann ganz nett werden, finde ich. Ja, finde ich auch. Also zumindest von dem Einstieg her, was du gerade so berichtet hast, bin ich auch sehr gespannt auf den Fall und ja, freue mich dann, wenn es dann weitergeht in ein paar Wochen und wie sich das Ganze noch so entwickelt und ja, mal schauen, was uns da so alles erwartet und was uns eben nicht erwartet. Also wo wir dann so denken, ja, und das passiert bestimmt oder passiert was ganz anderes und wie man es halt in so einer Geschichte nicht vorhersehen kann. Schauen wir mal. Wird das der Fall sein, in dem Heiji Kasuha die Liebe gesteht? Wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich könnte ja passieren. Nicht. Ja. Wir können ja auch Wetten abschließen. Und dann heiraten wir auch irgendwie. Der ganz besondere Ort, den Heiji die ganze Zeit gesucht hat, war Momijis Hubschrauber. Naja. Vielleicht. Naja, vielleicht ist, wir hatten das ja schon mal, der Code irgendwie nur ein besonderer Ort, der Schatz. Wir wissen es noch nicht. Und die wichtigste Frage, hat Genta wirklich eine Allergie? Gut, machen wir dann weiter nach dem Weekly. Es geht natürlich weiter mit der spoilerfreien Zone. Da haben wir ein neues Ending für euch. Also ein Ending, das noch nicht gezeigt wurde, das aber kommt, nämlich am 31. August. Sissy Sky und die Einzelheiten hat Johannes. Ja, genau. Wir haben ein neues Ending am 31. August. Sissy Sky von Airi Miyakawa. Das Ending oder der Track ist natürlich noch nicht veröffentlicht. Es gibt da noch kein Musikvideo dazu. Also es läuft wohl alles darauf hinaus, dass der 31. August auch die Premiere dieses Songs sein wird. Da vielleicht noch ein paar Informationen zur Sängerin. Airi Miyakawa ist erst 18 Jahre jung, über eine TV-Show entdeckt worden und entsprechend halt noch nicht den Fame-Status von einigen anderen Sängern von Detektiv Conan, die irgendwie was dazu beigetragen haben. Aber was ein interessanter Side-Fact ist, dass Daisei Miyakawa in der Unit mit Takuto Only This Time das Opening 50 singt, Answer, was wir momentan hören. Und das ist ja schon ein bisschen was Besonderes, wenn dann quasi er als Bruder das Opening singt und sie als Schwester das Ending. Ist so ein kleiner interessanter Side-Fact an der Geschichte. Und ja, bin natürlich auch sehr gespannt, wie es denn dann letztendlich klingt. Auf ihrer Website könnt ihr schon mal reinhören oder könnt ihr mal der Sängerin gucken, ob euch denn der Musikgeschmack gefällt. Ich denke, wir können gespannt sein. Und ja, hat noch eine Karriere wahrscheinlich vor sich, die Sängerin, da sie ja noch sehr jung ist. Und bin gespannt, was uns denn am 31. August genau erwartet. Aber es wird wahrscheinlich ein bisschen rockiger werden. Ebenso gespannt waren wir, was uns in den Episoden erwartet, nämlich Episode 946, 947, das verfluchte Juwel, Tränen der Borgia, und Olli weiß, was es mit diesem verfluchten Juwel auf sich hat. Ja, Tränen der Verzweiflung oder so. Es trifft es ganz gut, also ja. ja, tatsächlich. Wenn du schon zur Bewertung kommst, dann ja. Ja, ne, ich dachte, wir machen mal hier Zeitsprung und so. Also Bewertung jetzt vorbei, kommen wir zur nächsten Episode. Wenn ihr jetzt denkt, da fehlt doch was, nein. Okay. Ja, schauen wir mal, was uns noch so in Erinnerung geblieben ist, oder zumindest mir. Es ist, wie schon erwähnt, ein Filler-Zweiteiler. Und beginnt im Prinzip ganz klassisch, indem nämlich zwei Freunde, sag ich mal, die finden in einer Schlucht ein Auto und da drin ist ein Skelett, was ein Messer im Bauchbereich hat. Und daraufhin rufen sie die Polizei. Also ganz normaler Start, könnte man bei der Conan-Folge sagen. Wir erfahren dann auch den Grund, wie es zu dieser ja, Tragödie gekommen ist. Und zwar ja, ging sozusagen vor 40 Jahren ereignete sich das Ganze. Und da ging es eben um dieses Juwel, das eben Tränen der Borgia heißt. Damals hatte ein TV-Sender, wollte da ein Drama zu drehen, und dieser Ring diente als Requisit und kam dann darin vor. Und die Schauspielerin, die sozusagen mit dem Ring gesehen wurde, eine davon, das ist die Yuri Saeki, ja, die sollte sozusagen das Juwel ja, bewachen oder so. Und sie ist es dann halt eben auch, die das Skelett in dem Auto ist. Das Juwel wird dort dann allerdings nicht gefunden. Und ja, sie, also diese Yuri, wurde halt damals verdächtigt, dieses Juwel irgendwie gestohlen zu haben, weil sie eben direkt damit zu tun hatte vor dem Dreh. Und ja, das geht sozusagen jetzt weiter, denn die Enkelin von der Yuri, die Sumire Saeki, die ist nämlich momentan in der Detektei Mori und bittet halt Kogoro entsprechend doch in diesem, ja, doch eher ungewöhnlich, weil 40 Jahre alt, der Fall zu ermitteln, weil sie eben der Meinung ist, ihre Großmutter ist unschuldig gewesen. Und ja, alle sagen, ja, sie hat's gestohlen, und sie ist halt nicht der Meinung, und deswegen soll Kogoro als Meisterdetektiv das doch bitte aufklären. Und ja, ganz interessant ist, dass eben einer der Männer, die die Leiche, ja, die Leiche oder das Skelett gefunden haben, den einen kennt Kogoro, weil das ein Trinkkumpane von ihm ist, und deswegen wollte er sich später mit dem halt dann nochmal treffen und darüber unterhalten. Jetzt tut er halt das, was für ihn so möglich ist von seiner Detektei aus, und kontaktiert Inspektor Megure. Und ja, der erfährt dann allerdings, dass die Polizei nicht großartig viel rausfinden konnte, weil eben erstmal 40 Jahre sind eine lange Zeit, und dann war es eben halt in dieser Schlucht, das Auto ging im Wasser unter, und dadurch sind die meisten Spuren bis zur Unkenntlichkeit fast verwischt worden, und deswegen, ja, lässt sich da sozusagen eigentlich gar nichts weiter groß machen. Und deswegen, ja, kann Kogoro da eben nicht mehr viel tun, außer sagen, ja, ich werde nachher mal da mit meinem Kumpel drüber quatschen. Jetzt mehr kann ich aktuell nicht tun. Und deswegen begleiten ran und können halt Sumire nach draußen und, ja, entschuldigen sich quasi so ein bisschen, dass ihr Vater nicht groß was machen konnte. Und ja, dann überlegen sie, ob sie selber vielleicht noch ein bisschen was rausfinden könnten, indem sie die Geschichte so ein bisschen zurückverfolgen, begeben sich dann zu dem damaligen TV-Sender, der aber Moment jetzt gerade abgerissen wird, und ja, da treffen sie dann auf den Berater der Baufirma, die sozusagen gerade da neu baut, und dieser alte, ja, Mann, der kannte eben Sumires Großmutter, und ja, nimmt die beiden dann zu sich mit nach Hause und erzählt denen dann so ein bisschen von damals. Und auch das Besondere an dem Drama, dass es halt war, dass es live gezeigt wurde, also war keine Aufzeichnung, also schon ein bisschen was Besonderes. Und er erzählt dann auch so ein bisschen, dass eigentlich vom Team, also vom Filmteam, nicht wirklich jemand geglaubt hat, dass die Großmutter das Juwel gestohlen hat. Ja, dann erfahren sie noch so ein paar andere Sachen von damals, unter anderem, was ein wichtiger Fakt in dem Filler wird oder ist, dass die eine Schauspielerin der Großmutter halt beigebracht hat, weil sie immer sehr nervös war, dass Äpfelschälen dagegen helfen sollte, und deswegen hat sie sich das so angeeignet. Wenn man nervös ist, Äpfelschälen ist vielleicht auch was für euch. Und ja, dann gehen sie im Prinzip noch so ein bisschen weiter, weil die Großmutter, nicht die Großmutter, jetzt bringe ich das hier selber schon durcheinander. Die eine Schauspielerin nämlich, die der Großmutter das mit dem Apfelschirm beigebracht hat. Das ist die Nagisa, die lebt heute in einem Pflegeheim und die wollen sie dann eben auch nochmal aufsuchen. Und die Nagisa hält dann die Enkelin für die damalige Schauspielerkollegin und ja, ist halt schon so ein bisschen senil und alles ist so ein bisschen tragisch und sie entschuldigt sich unter Tränen, was damals alles passiert ist und ja, es ist alles ein wenig verwirrend und wir lernen jede Menge Leute kennen und auch beim Verlassen des Pflegeheims kommt dann eben auch nochmal ein älterer Mann, der Sumire eben auch als Yuri irgendwie ansieht, weil er auch nicht mehr so ganz geistig fit ist und er dann sozusagen ja sich so ein bisschen an sie ranmacht, weil er sie ja mag und dabei ist es ja nicht sie, ne? Also ist schon ein wenig verwirrend und ja, Kogoro geht dann am Ende der Episode nochmal seinen Saufkumpan oder Trinkkumpan aufsuchen, möchte dann mit dem nochmal drüber sprechen. Und sieht dann aber eben, dass eben das Gebäude, wo sich der besagte Freund aufhält, das steht in Brand. Und ja, dann Kogoro natürlich versucht, ihn dann zu retten. Und ja, Episode 1 ist dann damit zu Ende. Und man könnte jetzt diesen wahnsinnigen Cliffhanger hier stehen lassen, in dem Kogoro in dem brennenden Haus vielleicht umkommt oder nicht. Ein bisschen was erzähle ich dann noch, wie es in Teil 2 weitergeht. Um den größten Spoiler vorwegzunehmen, Kogoro überlebt. Der Meisterdetektiv kann weiter ermitteln. Er erleidet nur leichtere Verletzungen, im Gegensatz leider zu seinem Freund. Der hat es leider nicht überlebt, kann von daher auch nicht mehr zum Fall befragt werden. Aber Conan lässt sich davon dann nicht ganz entmutigen. Er versucht halt noch irgendwie die richtige Spur zu finden und ermittelt dann sozusagen bei den Leuten, die er in Episode 1 kennengelernt hat, noch irgendwie weiter und versucht dann den Ring doch noch irgendwie aufzutreiben hinter das 40 Jahre alte Rätsel, was am Anfang der Episode hieß, da kann man nichts mehr zu ermitteln, versucht er zu kommen. Und ja, ob ihm das gelingen wird, das möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Und ja, sag jetzt einfach mal den typischen Standardsatz, wenn ihr die Episode, den Ausgang wissen wollt, schaut sie euch doch gerne selber an. Und ja, dann hören wir mal, was uns sonst noch so hängen geblieben ist oder beziehungsweise, ob ihr sie euch wirklich anschauen sollt oder eher nicht. Mal schauen, ne? Wir reden jetzt noch so ein bisschen darüber. So. Also, ich würde mal bei den positiven Dingen anfangen, die ich in diesem Filler sehen kann. Mir hat einmal das Setting gut gefallen, dass es ein Fall ist, der 40 Jahre her ist. Hat mich irgendwie so, ne, Cold Case, kein Fall ist hier vergessen. Dass man mal so einen Fall hat, das fand ich eigentlich ganz interessant. Ich fand auch interessant, dass noch ein Mordfall in der aktuellen Zeit dazugekommen ist. Und wie sich die Auflösung dieser Fälle dann gestaltet hat, nämlich dass Kogoro dann im Endeffekt den Mordfall, der jetzt in jüngerer Vergangenheit liegt, aufgeklärt hat und Professor Agasa dann den Fall von vor 40 Jahren vor den anderen quasi gelöst hatte. Das fand ich beides zwei erfrischende Elemente, die sich da ergeben haben in diesem Fall, aber man muss sagen, der Fall selbst, Olli hat es ein paar Mal angedeutet, es war relativ verwirrend. Konnte mir das alles auch gar nicht nachvollziehen, muss ich sagen, wo sie dann diese Live-Übertragung an diesem Staudamm gemacht haben und da ist dann nur der Kameramann und die spätere Schauspielerin gewesen und dass es nur zwei Personen gewesen sein sollen und das ist dann, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, was es mit diesem Juwel auf sich hat. Fand ich auf jeden Fall ein bisschen random und auch dann, wie denn dann das Opfer von vor 40 Jahren gestorben ist. Das war, also, als ich das geguckt habe, habe ich mir gedacht, wie kann denn so eine Situation so eskalieren? Das habe ich für absolut unrealistisch gehalten, 40 Grad Fieber hin oder her. Das war für mich völlig random. wie dann die Großmutter gestorben ist und wie sie dann erstmal eine Klippe runtergefallen ist, sich dann nochmal ins Auto gesetzt hat und dann mit dem Auto in den Fluss gefahren ist. Ja, das fand ich überhaupt nicht nachvollziehbar. Und natürlich, klar, so ein Beweis irgendwie, dass das halt, was denn dann als Beweis dafür gedient hat, dass es auch wirklich so abgelaufen ist. Da gab es dann so eine Filmaufnahme, die dann nochmal beobachtet wurde. Das war für mich auch nicht nachvollziehbar, dass man da den leuchtenden Turm nochmal gesehen hat. Da bin ich nicht ganz mitgekommen. Wie gesagt, diese alten Menschen, die sich dann immer gedacht haben, das wäre die Großmutter, die Enkelin wäre die Großmutter und ach, keine Ahnung. Das war alles sehr, sehr verworren, sehr random und hat mir leider nicht gut gefallen. Und dann, dass man den aktuellen Fall eingebaut hatte, wo dann nochmal der Saufkumpan von Kogoro gestorben ist, das war auch ganz gut. Nur man hat diesen Fall, der war halt absolut simpel. Und ja, es war halt so, dass klar war, oder man hatte einfach zu wenig Verdächtige, um das mal so zu sagen, weil es ist klar, dass der Mordfall von vor 40 Jahren nur von einem bestimmten Personenkreis verübt worden werden sein konnte. Und das sind die, die halt alle schon in den 70ern sind. Das heißt, alle, die darunter sind, die sind schön raus aus dem Schneider. Das heißt, man hatte auch nur wenig Verdächtige dann im Endeffekt. Und was beim neuen Fall war dann irgendwie klar, ja, warum sollte den dann jemand umbringen von den 70-jährigen Opas und Omas? Ja, und entsprechend, da hatte man da auch wieder nur einen quasi zur Auswahl, der Täter hätte sein können. Fand ich dann auch wieder, hätte man besser konzipieren können, muss ich sagen. Und insgesamt war die Episode nicht sehenswert, würde ich sagen. Also ich weiß ja nicht, ob man, braucht man an so einem Damm, braucht man da wirklich irgendwie einen Tonmann, Beleuchtercrew, Make-up. Braucht man das alles wirklich? Ein Kameramann, reicht doch völlig. Also ich würde mal sagen, hier war der Fernseher ja, einfach furchtbar innovativ. Vor 40 Jahren da vielleicht, ja. Ja, nee, also ich fand die beiden Folgen auch furchtbar. Ja, gute Elemente, aber insgesamt alles irgendwie auch total überladen. Und also ich meine, dass der Fall so simpel war, musste ja auch sein, weil der wurde vielleicht in den letzten 2 Minuten von der ersten Folge überhaupt angerissen. Ja. Deswegen musste das ja quasi der Hauptanteil noch in der zweiten Folge irgendwie dazukommen und noch alles von der ersten Folge auflösen. Ja, nee, also das war irgendwie einfach nichts. Ich kann mich da auch nur anschließen, dass ich sage, die Folgen sind nicht empfehlenswert, nee. Ja, da möchte ich auch nicht mehr groß viel zu ergänzen, außer dass ich da auch voll und ganz auf eurer Seite bin. Ich vergebe hier nur einen von 5 möglichen Ringen, weil ja, das Grundkonzept, die Idee war ja eigentlich gar nicht schlecht, sag ich mal, mit dem 40 Jahre alten Fall, aber dann ja, war es irgendwie für mich persönlich so, im ersten Teil der Episode passiert alles, du kriegst jede Menge Leute zu Gesicht und dann im zweiten Teil der Episode war die Hälfte rum und ich dachte, es ist überhaupt nichts passiert gerade in diesen, wie viel sind das, 12 Minuten oder was, ich saß da und dachte, ja, ich habe jetzt nichts mitbekommen hier so und dann das, was Johannes eben auch schon angesprochen hatte, alles, wie das damals mit dem Filmset ablief und dann wie die eine Frau dann da verletzt wurde und dann stürzt sie irgendwo runter, steht dann aber wieder auf. Also war das Ganze irgendwie gar nicht, doch nicht so hoch, obwohl es eine Schlucht ist. Also, hä? Und ja, dann auch das Ganze mit dem Juwel und dann, weiß ich nicht. Also das mit den ja älteren Menschen so, die so ein bisschen alle so ein bisschen an geistiger Verwirrtheit und so leiden, das mag ja noch alles so ein bisschen nachvollziehbar sein und wirkte so ein bisschen unterhaltend, aber ansonsten, ja, wie gesagt, wie in der Beschreibung, man hat es vielleicht mir angemerkt, also ich konnte mich kaum an irgendwas erinnern, weil, ja, es ist mir einfach nichts im Gedächtnis geblieben, groß davon, und ja, deswegen ist das leider, oder sind es sogar 2 Episoden, wo man überhaupt nichts verpasst und da kann man dann getrost einfach zur nächsten Episode übergehen. Das ist mein Stichwort, die nächste Episode anzukündigen. Es ist die Episode 948. Ein Mann, der von einem Dinosaurier zerquetscht wurde. Wurdest du auch zerquetscht, Johannes, oder bist du noch da? Ich bin Gott sei Dank noch da. Den Mann hat aber böse erwischt, ja. Nachdem wir schon alles Mögliche hatten, Zombies, Aliens und so weiter, gibt's jetzt auch Dinosaurier in Detektiv Conan. Ja? Also die Serie wird in der Filler-Welt immer weiter erweitert. Was hat es damit auf sich? Der Fall beginnt damit, dass wir uns im Baker Dinosaurier Museum befinden und dort findet offensichtlich gerade eine Show statt, wird abgehalten von Tatsuki Naito, der ist der Moderator dieser Show und wir sehen auf einer Bühne zwei Dinosaurier, die dort mit viel Effekten und sonst was sehr lebensecht aussehen, ziemlich groß sind, rumschreien und im Publikum sitzen die Detective Boys, also alle sind da, Ayumi, ne, Conan und Co. und schauen sich diese Show an und während dieser Show kommt auch mal ein Tyrannosaurus auf die Gruppe zu. Ayumi hat natürlich Todesangst, läuft ein paar Schritte und fällt direkt hin, schlägt sich dabei ein bisschen das Knie auf und wird dann aber dann schnell vom Museumsangestellten wieder hochgehoben und er fragt, ob alles in Ordnung ist, was auch kein Problem ist. Und ja, dann geht die Show so ein bisschen weiter. Es gibt viel Special Effects, viel Nebel, Konfetti und so weiter. Und die Show ist dann zu Ende und die Leute begeben sich wieder nach draußen. Professor Agasa kommt dazu, holt die Kinder ab und während sie im Flur langlaufen, hören sie plötzlich einen riesen Schlag. Ein Donnern und sagen, was ist denn mir passiert und wie sollte es anders sein? Ein markerschütternder Schrei folgt darauf und Conan begibt sich direkt dorthin mit den anderen und dort ist ein Dinosaurier-Skelett, das wohl an der Decke hing, ist heruntergestürzt und hat eine Person unter sich begraben und bei der Person handelt es sich um den Museumsdirektor höchst selbst. Ja, das sorgt natürlich dazu, dass Megure und Takagi erscheinen und die Ermittlungen aufnehmen, weil um einen Unfall, das wird relativ schnell klar, kann es sich nicht handeln, weil diese Seile, an denen das Skelett befestigt waren, schon vorher durchtrennt worden sein müssen oder ein Großteil. Das ließe natürlich nur den Schluss zu, dass es ein Mord war. Und aufgrund von Überwachungskameras und so kann dann herausgestellt werden, zunächst gibt es drei Verdächtige, eine Frau, jemanden, der für diese Skelette zuständig war und den Moderator selbst, aber das erscheint ihnen irgendwie unlogisch, die Frau, die hatte mehr oder weniger ein Alibi, sie saß in einem Büro, das konnte sie nicht verlassen, ohne gesehen zu werden, der Mann Naito stand auf der Bühne, hat die Show abgehalten, ja, dann muss es natürlich der einzige übrig gebliebene gewesen sein, der Restaurator dieses Skeletts. Und auf ihn, nehmen die Ermittlungen weiter oder werden darauf fokussiert, auf ihn natürlich. Und es wird auch Restauratorflüssigkeit bei dem Skelett gefunden. Das belastet ihn natürlich umso mehr. Und so viel mehr gibt es eigentlich dann nicht dazu zu erzählen. Die Detective Boys verfolgen den Fall natürlich. Conan findet einige Hinweise im Flur und vielleicht hat sich der Täter ja nur ein Alibi verschafft und der, auf den es sich fokussiert, die Ermittlung, ist vielleicht doch gar nicht der Täter, es wird ihm nur in die Schuhe geschoben und man erfährt, dass der Museumsdirektor selbst eine höchst unliebsame Person war, hatte sich unsittlich an die Angestellte rangemacht, hatte die Skelette als Abfall bezeichnet und wohl auch kaputt gemacht und ja, war ein sehr unliebsamer Mensch und darauf hin findet Conan dann den Schlüssel zum Fall, um ihn aufzuklären und ob sich die Episode lohnt oder nicht, können wir jetzt in der Bewertung besprechen. Wie fandet ihr die Episode denn? Ja, also im Vergleich zur vorigen Episode muss man nichts mehr sagen, also es kann nur aufwärts gehen. Also ich persönlich sage für mich, es ist eine komplett durchschnittliche Episode und bin damit auch bei der ganz normalen Durchschnittsbewertung bei 3 von 5 Fossilien. Es ist halt, ja, ein ganz klassischer Fall, wie du schon so uns eingehend erläutert hast. Wir haben die drei Verdächtigen, die alle irgendwie ein Motiv haben, den eben unbeliebten Chef, der sich ja auf die ein oder andere Weise eben entsprechend unbeliebt gemacht hat und damit klar war, dass er das Opfer wird. Also die Moral von der Geschichte: Macht es euch im Leben nicht unnötig schwer und seid immer freundlich, dann bleibt ihr auch am Leben. Ansonsten war ein recht einfacher Start mit dem Hinweis schon, ja, die Seile wurden durchgetrennt, wir haben es hier nicht mit einem Unfall zu tun, und wir fangen einfach mal an zu ermitteln. Ja, ansonsten fand ich die Idee mit dem, ja, 3D oder 4D, ich weiß gar nicht, Kino, fand ich technisch schon ganz gut. Kann ich da auch Ayumi voll verstehen, wenn sie da dann plötzlich aufspringt und wegrennt. Also ich hab's als, ja, Jugendlicher mal gesehen und fand es schon sehr beeindruckend. Wie man das als 6-7-jähriges Kind wahrnimmt, kann ich leider nicht sagen. Habe ich damals nicht erlebt. Ja, von daher, das fand ich sehr positiv an dieser Episode. Und ja, ansonsten eben die, sag ich mal, die Ermittlungsarbeit mit der, ja, mehr oder weniger falschen Fährte war auch recht nett, dann eben so entsprechend das Ganze zu entschlüsseln und die Motive zu widerlegen, die Alibis und so rauszufinden. Ja, das ist eigentlich alles ganz normal und von daher habe ich mich in dem Fall dann auch gut unterhalten gefühlt und ja, würde sagen, das ist ruhig eine Episode. Kann man sich zwischendurch so mal anschauen. Ja, würde ich auch sagen. Also ich würde ihn auch durchschnittlich einordnen, vielleicht sogar einen Ticken schlechter, aber was mich gestört hat, war dann bei der Auflösung, was dann anhand, weiß nicht, von Konfetti, der Täter, das diente als ein Beweis und dann, dass auch Knochenreste in den Schuhen des Täters gefunden wurden. Aber ich habe mir halt gedacht, naja, wir haben vorher, als die Leiche gefunden wurde, standen alle Mitarbeiter in diesem Knochenhaufen und haben versucht, die Knochen wegzuräumen. Das habe ich nicht als schlüssigen Beweis gesehen, mit dem er dann überführt wurde. Ja, gut, er hat es dann gestanden, aber hätte wahrscheinlich gut drum rumkommen können, weil so sicher war die Faktenlage meiner Meinung nach nicht. Hätte der Mann auf dich gehört. Ja, hätte ich mir das angehört, da habe ich mir gedacht, naja, gut, also ja, war halt so ein bisschen schade, aber insgesamt hat mir es gut gefallen. Und zu deinem Exkurs mit dem 4D-Kino, ich hatte das auch jetzt letztens in Japan gesehen, da war ich in der Jurassic World Universal Studios und da waren dann auch Dinosaurier rumgelaufen, so Menschen in Kostümen und die sehen mittlerweile schon sehr, sehr lebensecht aus. Also es war, hat sehr zur Freude oder weiß nicht, zur Ängstigung der Kinder geführt, fand ich richtig gut. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man das in so einem Kino mit so Effekten und sowas dann noch verbessert, in so einem 4D-Kino oder was, das ist bestimmt mega cool. Soweit zur Episode, muss man jetzt aber auch nicht unbedingt gesehen haben, weil es ja nur eine durchschnittliche Folge ist, meiner Meinung nach. Gut, soweit zu den Episoden, die im letzten Monat liefen und was uns in diesem Monat erwartet und auf uns zukommt an hoffentlich Filler-Episoden oder erwartet etwas anderes, Lasse? Ja, tatsächlich. Erstmal liefen jetzt schon in den letzten beiden Wochenenden vom August, am 3. und 10. August, die Radio-Sorgenberatung Teil 1 und 2. Dann jetzt kommend am 17. August die alte Buchhandlung, in der man eine Dampfpfeife hört. 2, das Sequel, auf das wir alle gehofft haben. Yeah! Vom Filler und Dampflok neben der Gebrauchbuchhandlung steht und die hat einen Timer. Toll! Am 24. August pausiert der Anime, da kommt keine neue Folge. Und dann am 31. August, 7. September und 14. September den Dreiteiler Labyrinth Cocktail, Make You Kakudiru Cocktail, was auch immer das am Ende heißen wird, was tatsächlich eine Umsetzung des Manga-Falls im Black Bunny Club aus Band 95 ist. Was am Anfang stand das noch als Filler drin im Wiki, habe ich so eingetragen, weil der Titel, keine Ahnung. Aber laut einem Bericht in der Animedia, ja, ein Anime-Magazin in Japan, ist das die Umsetzung des Falls aus Band 95. Und es wird auch nicht nur ein Zweiteiler, sondern tatsächlich ein Dreiteiler. Was ich ein bisschen ungünstig finde, einen 4-Kapitel-Fall in 3 Teile umzusetzen, ist, macht man eigentlich heutzutage im Con-Anime nicht mehr, weil das hat, ja okay, früher hat man es gemacht, aber es war dann immer so ein bisschen, ja, in die Länge gezogen manchmal. Keine Ahnung, was für eine gute Idee das ist, aber ja, scheinbar jetzt unter diesem Titel, was auch immer, also selbst wenn das mit dem Make You noch irgendwie anders übersetzt wird mit dem Cocktail, der Fall hat ja auch nichts mit dem Cocktail zu tun. Also nicht so wirklich. Naja, vielleicht sitzen in der 2. Episode einfach die ganzen Leute da rum, Kogoro und Bourbon und hast du nicht gesehen und trinken ein paar Cocktails. Ja, oder wir kriegen ein paar extra Szenen mit Black Bunnies, das wäre natürlich auch, wird auf einmal ja, nicht mehr Kogoro, jugendfrei. Kogoro, wie da so sitzt, ja. So eine ganze Folge gestreckt da, 10 nur Minuten mit Black Bunnies. Ja, 10 Minuten Einspieler, Kogoro amüsiert sich im Black Bunny Club. Ja, also tatsächlich jetzt schon schneller wieder neue Manga-Folgen. Mal sehen, was für eine gute Idee das ist und wie lange wir danach wieder warten müssen. Und ob sich das durchsetzen wird, 4 Kapitel in 3 Episoden umzusetzen, um vielleicht auch ein bisschen Zeit zu gewinnen und die nicht immer so viele Filler zu haben, sondern auch ein paar Manga-Fälle zwischendurch, die man halt ein bisschen länger gestaltet. Naja, es ist in der Vergangenheit auch schon öfter mal vorgekommen, aber es ist schon ein bisschen ein paar Jährchen her. Zum ja. Oh, okay, dann bin ich beruhigt. Also Bloody Valentine zum Beispiel, also der Mord am Valentinstag war auch nur 4 Kapitel im Manga, das waren 3 Episoden im Anime. Ja, wer weiß, vielleicht wird auch das Ending einfach ein bisschen gestreckt. Ist ja dann das neue Ending, dann macht man dann halt mal ein 3-Minuten-Ending so. So 5 Minuten, ja. Aber, ja. Ja, aber dann bitte nicht nur die Laufanimation zum Baum. Längerer Weg einfach so. Ja, genau. Ja, aber ich würde nicht rechnen, dass wir als bald danach wieder einkriegen. Also wenn dann erst im Dezember, würde ich vermuten, als neue Umsetzung, oder? Was haltet ihr für realistisch? 2020? Okay, also noch ein bisschen später als Dezember, ja. Ja, aber wir sind ja nun, wie Lasse schon sagte, jetzt mit dem Black Bunny, das ist ja ein, ich sag mal, relativ aktueller Fall. Und wir wissen ja, wenn fast jede Woche eine neue Conan-Episode kommt, dann sind wir ruckzuck im Prinzip, das geht so schnell mit den Episoden und so. Also, ja, das würde dann Schlag auf Schlag kommen. Also, ich bin auch überrascht, dass jetzt dann schon wieder eine Manga-Episode kommt. Ich freue mich natürlich drüber. Mal schauen, wie es dann letztendlich wird. Aber ich war jetzt im Prinzip für längere Zeit erstmal ja auf eine Filler-Welle eingestellt oder Remaster-Welle oder halt so. Filler-Flut tatsächlich. Ja, ja. Genau, Flut hier. Tsunami da. In letzter Zeit kaum noch Remaster, ne? Wir hatten seit längerem keine mehr. Ja, da hätte man vor dem Black Bunny-Fall ja auch noch ein paar Remaster einbauen können. Nämlich. Ja, gut. Ja. Das genehmigt der Remaster. Ja, gut. Ja. Ich sollte ins Produktionsteam wechseln. Ja, besser als die Füller kannst du werden, also. Danke. Danke, Johannes. Bitte. Erst 4 Remaster-Folgen tatsächlich dieses Jahr. Was ist da los? Das Remaster-Team muss mal wieder was remastern. Das Remaster-Team ist wahrscheinlich auch nur ein Typ, der das Video in ein Programm stellt und dann einmal Farbfilter, hier Balken rein, da an die Rande und fertig. Nee, der sagt dann gleich, ich nehme die 16:9 und remaster die. Da muss ich die Balken da nicht reinmachen. Ja. Aber ich denke, wenn man absehen kann, was man ja ein bisschen kann, wie man diese Manga-Fälle veröffentlichen möchte oder so, dann kann man ja sagen, keine Ahnung, wenn wir 3 Fälle im Jahr haben, dann alle 4 Monate ein Manga-Fall, oder? Ich finde es halt ein bisschen komisch, dass es halt jetzt schon so relativ nach dem Juni, schon im August dann halt losgeht. Finde ich fair zu sein, am 31. August, ne? Also. Ja. Ja, dann war aber ein bisschen dann die Pause am Anfang ein bisschen zu groß, wo man gesagt hat, okay, Januar und dann Juni. Mit 6 Monaten, wo man sagt, naja gut, dann hätte man das vielleicht ein bisschen gekürzt. Aber ja, die werden schon wissen, was sie tun und wie sie ihre Leute vor der Glotze behalten können mit so grandiosen Fillern wie Tränen der Borgia nicht. Da musste ich auch Tränen vergießen. Ja, gut. Das wäre meine Episode, die Tränen des Olikudo, Teil 1. Ah. Ob das jemand sehen will, Olli, ich will ja jetzt nicht zu nahe treten, aber. Was? Also besser als die Borgia könnte es werden. Das kann natürlich sein. Ja, wir müssen mal gucken, vielleicht Tränen der Ran, Tränen der Ayumi oder sowas. Dann so eine richtige Heulfolge oder sowas. Weil ja, sie, genau, einfach nur alle Charaktere, wie sie in so einem dunklen Raum sind, alle fangen an zu weinen. Jeder erzählt Zwiebeln. Eine traurige Geschichte. Schneiden Zwiebeln. Und schon haben wir wieder eine Episode durch. Ja, geht ganz schnell. Und dann wird statt Äpfel werden halt Zwiebeln geschält und dann ruckzuck ist das Messer ausgerutscht und jemand ist tot. Ja. Naja. Wir haben eine Story. Ja. Wir reichen das mal ein, vielleicht wird das was. Hoffentlich nicht. Machst du auch die Zeichnung, Johannes? Klar, kein Problem, da habe ich ein besonderes Talent dafür. Ja, naja, na gut, dann sind wir auch am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Wir werden ja mal sehen, wie das dann mit den Manga-Episoden, Manga-basierenden Episoden ausgeht und auch mit allen weiteren. Hier nochmal der Hinweis, kauft euch die Kinotickets für Lupin the Third und ansonsten verweise ich auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Zunächst natürlich... wo ihr die Kinoliste findet. Na, ich kann das nicht. Kasemius-online.de ja, irgendwo. Ah. Ja, aber unsere Kontaktmöglichkeiten kann ich nennen. Wir haben ein Wiki, conanwiki.org, ein Forum, conanforum.org und unsere Newsseite, conannews.org. Wir haben zahlreiche Social-Media-Accounts, facebook.com/conannews, instagram.com/conannews, twitter.com/conannews, youtube.com/conannews. Was haben wir noch? Wir sind bei iTunes und bei Spotify zu finden als ConnenCast oder ConnenNews könnt ihr dort auch suchen. Wir haben einen Discord-Channel unter connennews.org/discord und ihr könnt uns auch auf Patreon unterstützen, connennews.org/patreon, falls ihr uns ein kleines Trinkgeld da lassen möchtet. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei diesem heutigen News-Podcast, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut und euch noch eine, ja, schöne Zeit. Ja, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.